Rappelez-vous que le ministère, c'est Jésus-Christ. L'école biblique, c'est Jésus-Christ. Et lui, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. He is divine. Any branch that is out cannot live. Er ist der Weinstock und jede Rebe, die von ihm geht, die kann nicht leben. Lui, il est il est der Wein, ne? Weinstock. Il est He is the tree. Il est Johannes 15. Hmm? John 15. He is the tree. Non, il est l'arbre du vin, non? Il est vigne, pardon, j'ai pas compris. Il est le vigne et sans lui, on peut rien faire. You know, if you take a plant out of a tree, it's a matter of time. Mm-hmm. Because it's no longer there. You know, the plant is the vine that fills the branch. Mm-hmm. Wenn du eine Blume beispielsweise aus dem Baum rausfliegst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie dann verwelkt und bis sie dann stirbt, weil sie diesen Weinstock, diese Wurzel halt braucht, um weiterhin zu leben. Si par exemple tu enlèves un fruit de sa racine ou bien de son arbre, il y a une question de temps jusqu'à ce que ce fruit va sécher. Mais quand tu le laisses dans ce moment, il a besoin de cet arbre pour continuer à vivre. Amen. The vine is the fruit, is the food to the branch. Here is your food. The Bible study is your food. The ministry is your food. Amen. Der Weinstock nährt die Reben und so nährt auch die Gemeinde uns. Das ist die geistliche Nahrung, die wir brauchen. Und auch in den Bible Studies ist die geistliche Nahrung, die wir brauchen. Et le vigne est la nourriture pour les branches et aussi pour les fruits. Donc ça signifie que sans le vigne, la branche et même les fruits ne peuvent pas vivre. Et c'est comme ça aussi avec cette église. Cette église, ce ministère ou bien même des écoles bibliques, c'est ça notre vigne. Et nous, on a besoin d'être ici pour vivre. Amen. And that's why when we see somebody's out, the branch is out of the vine. We know that is. We know what it is. Mm. That's automatic death. Mm. It's a matter of time. Und deswegen wissen wir auch, dass wenn jemand von diesem Weinstock ausfällt, wenn der Ast sozusagen ausfällt oder rausgerissen wird, dann wissen wir, dass das für die Person den Tod bedeutet. So und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir daran verwurzelt bleiben, dass wir diese Nahrung aufnehmen. Mm. Et c'est pour cela qu'on est aussi alarmé et c'est si vigilant parce qu'on sait que si un de nous est en train de s'écarter de la vigne, là il y aura un problème. Et c'est pour cela qu'on est si attentif à rester, à être ici ensemble, ou bien en Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Can you help us to read verse 22 and verse 23 of just one? 22, Jacques 1, 22 et 23, on va continuer. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Praise the Lord. Amen. Amen. It says, be ye doers of the word, and not hearer only. You know, people quote here, but they never believe it. Amen. Amen. I can, you know, I remember somebody that was here the other time, that left recently. Amen. She was always quoting here. Praise the Lord. Yeah. How you can quote something and that something is not rooted in you. Und Vers 22 wird von vielen Leuten sehr oft zitiert und die Menschen, die es zitieren, sind allerdings auch diejenigen, die das Wort nicht in die Tat umsetzen. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Person, die Gemeinde auch verlassen hat und immer wieder Vers 22 zitiert hat. Aber wie kannst du diesen Vers zitieren und dich nicht bereit erklären, dich diesen Vers und der Wahrheit dessen unterzuordnen? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, je connaissais quelqu'un qui disait aussi, oui, il faut toujours mettre la pratique, la parole qu'on est en train d'écouter. Mais c'était la même personne qui n'était pas capable à se soumettre à la vérité de l'Éternel. Praise the Lord. Alleluia. May you do us of the words and not the hearer only, deceiving your own self, and not deceiving the pastor. And not deceiving God's children, but your own self. You can see it. And people think they deceive the pastor. They think they deceive others. You are deceiving yourself. That alone should ring bell in you. Can a man just wake up and be deceiving yourself? Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das heißt, du betrügst nicht den Pastor oder die Gemeinde, sondern du betrügst dich selbst. Und das allein sollte die Alarmglocken bei den Leuten, dass du dich selber, dass du dir selber quasi was vormachst und nicht irgendjemand anderem. Ici dit en vous trompant vous-même par des défauts raisonnements. Et eux, ils sont en train de tromper le pasteur, ils sont pas en train de croire les frères et sœurs. Mais non, là, tu es en train de te tromper toi-même avec tes propres faux raisonnements. You hear the message. You pick and choose what to believe. Deceiving yourself. Du hörst die Botschaft und willst sie aber aussuchen, was du glauben möchtest und was nicht. Du betrügst dich selbst. Tu entends le message et toi-même tu choisis ce que tu veux croire et ce que tu ne veux pas croire. Là, tu es en train de te tromper toi-même. Please stop deceiving yourself. Bitte hör auf, dich selbst zu betrügen. Donc arrêtez de vous tromper vous-même. Praise the Lord. You think deceiving yourself means you are a vessel for Satan. Sich selbst zu betrügen bedeutet, man macht sich für den Satan zugänglich. Si tu es en train de te tromper toi-même, ça signifie que tu es un vaisseau pour le diable. Amen. Praise the Lord. For if, verse 23. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding himself his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetting what manner of man he was. But whosoever looketh unto the perfect law of liberty and continue therein. I love this continuation. Amen. Because I don't want my relationship with Christ to stop. I don't love that word continuation. Und ich liebe diese Worte in Vers 25, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt. Auch hier geht es wieder um die Beständigkeit, um das Fortführen und das Bleiben in der Wahrheit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et ici, il dit ici à la première partie qu'on doit écouter la parole et rester, et continuer à le mettre en pratique. Moi, j'aime bien ce terme de continuer à mettre les histoires en pratique, ou bien mettre sa parole en pratique. Amen. But whosoever looketh unto the perfect law of liberty, that is the law of freedom, that is Christ's law. Amen. That is the truth. He's talking about the truth. If you hear the truth, the true message of Christ, and you refuse to continue not, and continue therein, he's being not a forgetful hearer. If you are not a forgetful hearer, and you allow it to be rooted in you, and you meditate on it both day and night, he be not a forgetful hearer, but a doer of the words, of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Und das vollkommene Gesetz der Freiheit ist das Gesetz von Christus. Es ist die Wahrheit. Und wenn du kein vergesslicher Hörer dieser Wahrheit bist und ein wirklicher Täter bist, dann ist diese Person glückselig in seinem Tun. Et heureux est la personne, cet homme qui reste dans la vérité de l'Éternel, qui écoute et le met en pratique. Et c'est pas une personne qui écoute et oublie directement. Non, c'est seulement la personne qui le met en pratique. C'est cette personne qui est selon l'Éternel, donc qui plaît à l'Éternel. The time has gone, so I will. It's already 3. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. It's now we even want to start the message. What is repentance? Amen. But we will not start. We will. Let me quickly go here before we stop. Amen. Bevor wir schließen, werde ich noch eine Sache erwähnen. Je veux encore rajouter quelque chose avant de clôturer. You know, one of my children, my son, said it the other day that he was here for the baptism of the Holy Spirit. He wanted to just receive the baptism of the Holy Spirit. And later, it was no longer so. I thank the Lord that it was no longer so. Amen. Because it is not about receiving the baptism of the Holy Spirit. Mm-hmm. If you see people in churches today, they speak in tongues even more than you. Mm-hmm. That will tell you that they have received it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But the soul, that's the difference. Mm-hmm. What are you going to renew the soul with? without the truth. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You can receive the baptism of the Holy Spirit. It's just rubbish without the truth. Mm-hmm. You need the truth. The Holy Spirit can he doesn't feed on puri. He needs that food. And that food is the truth. Mm-hmm. That you are going to hear. That he needs. That he can use to renew your soul. Mm-hmm. To change you. To take the old away. And now he remains himself alone. Mm-hmm. Without hearing, faith comes by hearing. Without hearing the truth. If you hear religion, you are going to renew your mind with religion. Praise the Lord. Amen. You can't be speaking in tongues. I've seen them. They speak in tongues, but they are so empty. They are so layer. They are so, you just look at them, they are so dead. And they hate the truth. They fight those that preach the truth. Praise the Lord. Amen. I thank the Lord for my son. That he did not, you know, that's one thing with the Holy Spirit. I'm coming, Shad. Okay. That's one thing with the Holy Spirit. If you are hungry of him, he will always direct you to the right place. Mm-hmm. I can see that he was hungry of Christ. Mm-hmm. And that's why Christ helped him to remain here. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. And the wife, amen. Our family believe it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It will help me to know what he was hungry of. Mm-hmm. If he was not hungry of Christ, he will receive baptism of the Holy Spirit and jump out. Mm. But because he was so focused on Christ, and we go there, we might even go there on Wednesday. There are so many. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. It's like vision. Amen. You know, you can't, your motive of going to somewhere. And when you get there, it's no longer the same thing. Mm. Amen. You not have another, you have not have the real vision. The vision is different from your motive. Maybe we'll get there on Wednesday. Praise the Lord. Ich erinnere mich an eines meiner Kinder hier aus der Gemeinde, die in die Gemeinde gekommen sind, um die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen. Und ich bin dankbar, dass die Person nicht nur wegen der Taufe des Heiligen Geistes geblieben ist, sondern wegen Christus geblieben ist. Denn wenn es nicht um Christus gehen würde, dann wäre die Person hergekommen, hätte die Taufe des Heiligen Geistes empfangen und wäre dann auch wieder gegangen. Aber die einzige Person, der in der Lage war, die Person hier in die Gemeinde zu halten, war Christus selbst. Und ich danke der Person, dass sie hungrig nach Christus war, nach der Wahrheit war und deswegen auch immer noch hier in der Gemeinde ist. Denn oftmals geht es nicht, also es geht nicht nur darum, die Taufe des Heiligen Geistes zu haben, denn wir sehen in der Religion, dass es viele Menschen gibt, die viel krasser und viel länger und viel lauter in Zungen sprechen können, als wir beispielsweise. Aber diese Menschen haben einfach keine erneuerte Seele. Und das ist der Unterschied, dass die Seele nicht mit der Wahrheit erneuert worden ist. Denn es geht nicht nur darum, die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen, sondern es geht darum, hungrig zu sein nach der Wahrheit. Denn eine unerneuerte Seele wird immer noch in Religion gefangen bleiben und nicht in der Wahrheit wandeln. Genau deswegen ist es wichtig, dass die Seele erneuert wird mit der Wahrheit, mit Christus selbst und nicht in Religion gefangen bleibt. Weil diese Menschen, die halt auch in der Religion sind, sind dann diejenigen, die dann die Wahrheit sogar bekämpfen, die dann gegen Kinder Gottes sind, die in der Wahrheit wandeln, die ihnen die Wahrheit geben, weil sie meinen, in der Wahrheit zu sein und nicht wissen, dass sie in der Religion gefangen sind. Und deswegen sollten wir offen sein für die Wahrheit, unsere Seele erneuern lassen mit Christus, mit der Wahrheit, damit diese uns freisetzen kann. Und es ein weiterer wichtiger Punkt ist auch der Punkt von Vision, weil wenn deine Vision und dein Fokus Christus ist, dann wirst du auch hinter Christus her sein. Und die Frage ist halt, was ist deine Vision? Was siehst du? Geht es dir um dir selbst oder geht es dir um Christus? Denn nur mit Christus wirst du in der Lage sein, auch hier zu bleiben und beständig in der Wahrheit zu bleiben. Und mit dem Thema Vision werden wir vielleicht in der Zukunft dann nochmal, wenn der Herr uns leitet, über das Thema sprechen. En fait, je peux me rappeler qu'il y avait un de mes enfants la fois passée, notre frère Abby Lefeld, par exemple, qui a dit que la raison de laquelle il était venu ici pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et je remercie l'Éternel parce que Ce n'était pas la raison laquelle il est resté, parce qu'il est resté parce qu'il avait faim, qu'il voulait connaître la vérité. Parce qu'il y a beaucoup des gens qui sont nés de nouveau, qui veulent avoir le baptême du Saint-Esprit. Ils parlent même en langue plus que nous, mais à la fin, ils sont dans des églises religieuses. Malgré que tu es né de nouveau, mais tu n'es pas capable à renouveler tes pensées. Et ça t'emmène nulle part. Tu n'es pas capable à vivre la vie que l'Éternel a pour toi, parce que tu as... Oui, tu es né de nouveau, mais tu n'es pas en train de nourrir ton âme avec la vérité. Donc, tu es en train de nourrir ton âme avec une nourriture mortuelle. Donc, ça ne te sert même à rien d'être né de nouveau si tu n'as pas la bonne nourriture. Et c'est seulement à travers... C'est pour ça que je remercie l'Éternel avec notre fils, pour mon fils, notre frère, qui est toujours ici à l'église avec sa femme. Ils sont toujours capables à être ici, à rester ici, parce que eux, ils voulaient pas seulement être nés de nouveau, mais ils ont changé, ou bien avoir le baptême du Saint-Esprit, mais ils ont changé ça en voulant aussi savoir connaître Jésus-Christ, savoir la vérité et avoir la vérité en eux. Et c'est pour cela qu'ils sont restés ici, parce que dans cette église, tu peux seulement rester si tu veux vraiment connaître et comprendre la vérité. Si tu veux autre chose, tu pars dans une église religieuse, tu peux pas le faire en fait. Praise the Lord. You know, there's a difference between mission and vision. Es gibt einen Unterschied zwischen deiner Mission und deiner Vision. Il y a une différence entre ta mission et ta vision. He was here to receive baptism of the Holy Spirit. That was his mission. Seine Mission von dem Sohn war beispielsweise, dass er die Taufe des Heiligen Geistes hier empfängt. Sa mission, la mission de ce frère, c'était de recevoir le baptême du Saint-Esprit. But his vision was Christ. Amen. Aber seine Vision war Christus. Mais sa vision, c'était le Christ. And that's why he was able to remain with us. Und deshalb war er in der Lage. Und deshalb war er in der Lage, hier mit uns zu bleiben. Und dafür sind wir Christus dankbar. Mais c'est sa mission, c'était de connaître Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il était capable de rester ici avec nous en Christ. Et ça, c'est pour cela qu'on remercie l'Éternel pour ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. On Wednesday, we continue with where we stop at the Lord's directors. Amen. Because, you know, we want to still go into repentance. Because without repentance, we cannot go in Christ's work. And our soul can never be renewed without correction and repentance. Praise the Lord. Am Mittwoch werden wir weitermachen mit dem Thema, so wie der Herr es leitet. Und es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall nochmal über das Thema Buße sprechen und was ist Buße, damit wir verstehen können, wie die Buße im Königreich Gottes gehandhabt wird. Denn ohne Buße können wir nicht wachsen. Mercredi, on va parler de la repentance, parce que c'est vraiment important de connaître qu'est-ce qui est la repentance et de quoi il s'agit, l'importance de la repentance, parce que c'est seulement comme ça que tu peux rester et demeurer dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.